einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind auf der Zielgeraden des abgelaufenen oder bald ablaufenden Kalenderjahres. Wir wollen ein bisschen den Blick nach hinten richten auf Saturday Night's Main Event, auf die Comeback-Show. Nicht zwingend im Sinne einer klassischen Review, weil ja doch ein paar Tage und auch eine Raw-Ausgabe schon wieder ins Land gezogen sind, aber doch als Anhaltspunkt, um einen Blick in die Zukunft zu wagen, insbesondere in Bezug auf die Main-Storylines, in Bezug auf die Women's Division. Da ist uns, glaube ich, doch das eine oder andere geblieben, um die künftige Entwicklung doch ein bisschen, ja, abzuschätzen. Ferner haben wir noch die eine oder andere News, wie ihr das gewohnt seid, so nebenbei. Und am Ende werden wir, das machen wir dieses Mal nicht, aber am Ende des Jahres werden wir noch einen speziellen Jahresrückblick-Podcast bringen. Wir haben kurz mal angedacht, es live zu machen, haben aber gesehen, dass tatsächlich hinten raus bei Chris und mir doch tatsächlich einiges an Terminen noch kommt, sodass wir gesagt haben, hey, da noch eine Live-Show jetzt zu machen, dann machen wir es doch lieber ganz gemütlich mit Spekulatius, wenn wir beide die Zeit haben. Wir haben auch noch einen anderen altbekannten Gast dabei und machen dann eine entspannte Aufnahme. Wann er rauskommt, müssen wir mal sehen. Aber wir wollen so um die Weihnachtszeit herum das Ganze aufnehmen. Also zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Wird er also kommen, wird auch ein bisschen oben bleiben. Also jeder, der dann irgendwie Interesse hat, sei herzlich eingeladen, mal rein zu klicken. Wie schon gesagt, wir werden da einen bekannten Gast aus der Vergangenheit beihaben, wenn alles gut läuft. Und heute haben wir tatsächlich auch einen bekannten Gast dabei, bei dem wir uns auch immer sehr, sehr freuen, wenn er es denn mal einrichten kann. Wir wissen, er hat immer sehr, sehr viel zu tun. Dazu gleich mehr. Erstmal heiße ich herzlich willkommen die Stimme, die ihr an meiner Seite, Gott sei Dank, sehr, sehr häufig hier in diesem Wochenrückblick zu hören bekommt. Ich heiße deswegen herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich hatte in letzter Zeit viel zu tun und habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass nächste Woche bereits Weihnachten ist. Dementsprechend habe ich natürlich noch keine Geschenke besorgt und werde sicherlich in großen Stress kommen die nächsten Tage. In Weihnachtsstimmung bin ich irgendwie noch nicht. Es ist wunderschönes Wetter in München, so 9 Grad. Also da war ich richtig happy heute und entsprechend glücklich gehe ich auch in diese Aufnahme. Und ich muss sagen, ich freue mich, die Themen sind sehr, sehr gut. Und ich freue mich auch auf unseren Gast und habe einfach Bock auf eine interessante Diskussion und freue mich auch ein bisschen über Kevin Owens zu sprechen, weil irgendwie bekommt er mal wieder neue Farbe für mich. Das hätte ich nicht gedacht, dass er das nochmal schafft bei mir, aber da kommen wir wahrscheinlich noch in das Thema hinein. Und Chris sagte schon, Wetter derzeit ganz gut. Unser Gast ist bestimmt etwas irritiert, dass er bei uns im Wrestlinginfos.de Wetter-Podcast gelandet ist. Das machen wir tatsächlich so ab und zu mal, dass Chris als Einleitung, wenn uns schon nichts einfällt, über das Wetter gesprochen wird. Er war letztens so freundlich, mich wieder zu ihm einzuladen. Jetzt hat er auf unsere Rückeinladung sozusagen reagiert. Das zweite Mal bei uns im Podcast. Ich freue mich immer riesig, wie gesagt, wenn es klappt. Herzlich willkommen von den Kollegen von Spotfight, unser Tobi. Ja, hallihallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wir haben gerade noch versucht, wirklich minutenlang wurde recherchiert, um rauszufinden, wann war ich eigentlich das letzte Mal hier? Also, wenn wir das zu dritt schon nicht fertig gebracht haben, irgendeiner von euch emsigen Hörern in der WI-Community findet das bestimmt ganz schnell raus, wann ich das letzte Mal da war. Schreibt das doch mal bitte unter das Video, beziehungsweise unter den Post, wo auch immer ihr das Ganze hier hört. Das müssen wir aufklären, das soll kein Mysterium bleiben. Und ansonsten, ja, wie gesagt, freue ich mich sehr, hier zu sein. Nochmal eine schöne Themenpalette zum Ende des Jahres und auch ein ganz entspannter Talk. Normalerweise ist es ja für mich so, dass ich dann derjenige bin, der die Moderation vorbereitet und die anderen durch die Show führt. Heute ungewohnt für mich. Ich lehne mich eigentlich zurück und bin ganz entspannt und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich bin es ja auch gewohnt, wenn wir mal zusammen einen Podcast haben, dass du die Moderation übernimmst. Und in der Tat fühlt es sich ganz komisch an, jetzt, dass ich das mal wieder mache. Also bei Chris ist das ja so normal, in Anführungszeichen. Ja, ich bin immer entspannt. Ist es so reingewachsen. Aber ich überlege gerade, wenn du das nächste Mal bei uns bist, da gebe ich nur die Anmoderation und dann gebe ich dir tatsächlich die Moderation. Ich finde das doch gut, so, wenn ich immer die Beine hochlegen kann, Andi. Danke. Ach so, du machst das auch super. Ich wollte auch mal die Beine hochlegen, aber weil das auch so, sag mal, das Gefühl der Beine hochlege-Situation bei dir auch immer ist, wenn ich bei dir bin. Aber naja, eigentlich muss ich ja gestehen, man ist ja bei euch da doch unter Strom, weil ihr da ja schon sehr, sag ich mal, professional rangeht und dann haben wir vorher schon die Themen, die wir durchgehen. Das ist immer schon ein spannendes Ereignis, wenn ich bei euch dabei bin. Was ich cool finde, ich weiß nicht, ob du mich immer anmoderierst von den Kollegen von WI. Ich moderiere dich immer von den Kollegen von Spotify an. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir da von Kollegen immer sprechen, wenn wir die jeweils andere Person anmoderieren. Es fühlt sich auch irgendwie ziemlich kuschelig an mit dem, muss ich immer sagen. Ja, ist ja im Endeffekt, warum sage ich Kollegen? Weil wir ja am Ende des Tages alle das Gleiche machen und auch das Gleiche wollen. Also deswegen halte ich auch von so Rivalitäts- und Konkurrenzdenken nichts. Deswegen komme ich dann auch gerne zu euch und habe euch auch versprochen, dass ich auf jeden Fall dieses Jahr noch komme. Und das war mir dann auch wirklich ein Stück weit wichtig. Und da habe ich mich jetzt auch unbedingt dran halten wollen, weil wir wollen am Ende des Tages alle einfach eine Wrestling-Community ein bisschen abholen, ein bisschen über Wrestling reden, wollen den Leuten ein bisschen Zeitvertreib ermöglichen und generell vielleicht ja auch den einen oder anderen dazu bringen, durch uns die Shows zu gucken. Das sind ja immer mit in meinen Augen die schönsten Kommentare, wenn Leute schreiben, ey, wegen euch habe ich jetzt eine Show geguckt oder wegen euch bleibe ich überhaupt nur beim Wrestling dran und lese mir Sachen durch. Das ist ja, dafür machen wir es, ja, damit die Leute einfach noch ein bisschen das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind. Gibt ja auch viele, die eben nicht den großen Freundeskreis haben mit ganz vielen Wrestling-Fans und damit uns ja quasi so virtuell an einem Tisch sitzen zu können und über Wrestling reden zu können, ist, glaube ich, was, da kann man viel mit zurückgeben und das ist immer ein schönes Feedback. Und wenn ich das auch auf anderen Plattformen vorantreiben kann, also bei uns ist auch cool, aber natürlich auch bei anderen Plattformen, zum Beispiel eben bei euch, auch nochmal in eine andere Community rein, die aber im Endeffekt gleich aufgebaut ist, die das Gleiche will, dann finde ich, ist das immer eine sehr schöne Sache und ein sehr schöner Effekt. Und gerade zur Weihnachtszeit, das ist doch die Zeit des Zusammenkommens und da finde ich, ist das doch nochmal umso passender vom Timing. Finde ich auch. Ich meine, es ist ja gerade ein paar Tage erst her, dass ich bei dir sein durfte. Und du bist im Dezember quasi als Weihnachtsgeschenk für die Hörerschaft bei uns sozusagen. Ja, ich schwelge heute in Superlativen, da lasse ich heute nichts anbrennen. Und finde ich hochinteressant, was du gesagt hast. Ich stimme dir da und pflichte dir da in allen Punkten bei. Wobei es tatsächlich, Chris, bei uns ja tatsächlich so ist, auch wenn ich jetzt zum zweiten Mal gerade tatsächlich in kurzer Zeit gesagt habe. Tatsächlich, ja. In der Tat, dass wir Chris, tatsächlich viele aus der Hörerschaft haben, die Shows gar nicht mehr gucken, sondern nur durch uns sozusagen über WWE noch am Ball bleiben und ansonsten im Indie-Bereich oder bei AEW teilweise auch kaum noch Wrestling gucken. Das ist eigentlich auch, finde ich, eine hochinteressante Geschichte, dass man so die Schläfer bei der Stange hält, in Anführungszeichen. Dieses Feedback kriegen wir relativ häufig, Chris, ne? Ja, es gefühlt, seitdem ich auch dabei bin, gibt es solche Kommentare und ich habe mir damals gedacht, in der Blütezeit des Grauens in der WWE, habe ich mir gedacht, ja gut, also ich weiß nicht, ob ich selbst schauen würde, wenn ich jetzt den Podcast nicht machen würde. Also konnte ich das verstehen, aber jetzt, wo es Fahrt aufgenommen hat und viele sprechen ja vom, dem größten Hoch in der Geschichte der WWE, bin ich noch immer überrascht, dass viele sich denken, ja, fühle ich nicht, ich höre einfach mal rein und schaue, was passiert. Das ist gleichzeitig ziemlich interessant, aber auch sehr schön und zeigt, dass man irgendwo wohl genug Informationen rausbringt, dass die Leute sich denken, ja okay, das reicht mir, ich kenne mich aus, das ist neu, vielleicht schaue ich da rein und finde ich irgendwie schön und ist irgendwo so ein Kompliment tatsächlich und da bleibt man natürlich sehr gern dabei und ist umso motivierter, da zusammenzukommen, auch wenn ich wenig Motivation brauche natürlich, um mit dir da in Konversation zu treten. So, haben wir uns jetzt alle sehr schön gezeigt, wie lieb wir uns haben und gehen dann in Medias Res. Ja, Chris hat ja schon gesagt, die Horrorzeit des Grauens bei WWE ist vorbei. Vielleicht ist es eine der Hochzeiten, die WWE hat. Was man wohl sagen kann, jedenfalls in finanzieller Hinsicht, dürfte WWE so gut dastehen, wie sie vielleicht noch nie dagestanden haben. Und Stichwort Geld verdienen findet WWE gut. Das wird auch ein, böse Zungen sagen, eigentlich der einzige oder zumindest der wichtigste Grund gewesen sein, warum man das Saturday Night's Main Event Format überhaupt wieder ausgegraben hat. Man kann sagen, WWE möchte so ein bisschen auf die nostalgische Note hinweisen, das wird ganz sicher auch ein prägender Faktor sein, aber da habe ich mit Tobi auch letztens ja schon drüber gesprochen, der Hintergrund ist klar, man will im Free-TV eine viermal im Jahr stattfindende Special-Show haben, dafür gibt es sehr, sehr viel Geld Und deswegen hat man die Show jetzt gemacht. Wir waren uns im Vorfeld nicht ganz einig, was man da konkret erwarten darf. Wird es ein Special sein, das neue Nuancen setzt, das vielleicht die eine oder andere Pflanze der Innovation sprießen lässt? Oder ist es eine bessere Hausshow, ein schlechteres PLI? Wir wussten es nicht so genau. Nur ist die Show aber fertig. Und wenn wir Tobi da haben, frage ich ihn mal als erstes, wie würdest du sie einordnen? Es war vielleicht etwas zwischen PLI und Hausshow, war es doch mehr, war es eine bessere Raw-Ausgabe? Wie würdest du jetzt im Blick zurück drauf schauen? Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist eigentlich, dass das Wichtigste nicht bei der Show selber passiert ist, sondern danach. Ja. Ne? Also das ist ja eigentlich das, was letzten Endes so geblieben ist. Da können wir gleich gerne noch ein bisschen drüber diskutieren, warum das denn letzten Endes so war. Wenn ich jetzt auf Saturday Night's Main Event gucke, auf diese Show, war es im Endeffekt, glaube ich, seichte Unterhaltung und einfach der Versuch, einfach mal erstmal zu gucken, ohne auch irgendwie zu viel zu wagen, wie viel Reichweite hat man denn da jetzt überhaupt über NBC auf diesem, einer der Top 5 Sender, was Reichweite angeht in den USA. Jeder kann den empfangen, können auch dann noch über Quoten sprechen, da leitet sich nachher noch ein ganz anderes Thema draus ab. Ja, und ich glaube, man wollte da einfach mal ein bisschen gefahrenlos gucken. Mir war im Voraus eigentlich klar, und das haben wir ja auch bei uns im Podcast, meine ich, Anni, ne, besprochen, wo wir dann gesagt haben, da wird jetzt nicht irgendwie der große Run auf die Titel beginnen, da werden nicht viele Titel wechseln, sondern das wird alles bleiben, wie es ist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und so ist es dann auch geblieben, weil auch bei uns hatten viele geschrieben, na, der Kevin Owens, das wäre schon richtig cool und so weiter. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen über die Jahre zu abgebrüht, aber das Event war an sich eine Aneinanderreihung von ja, ordentlichen Wrestling-Matches, ohne dass da viel atmen konnte zwischendurch. Also es war tatsächlich so ein bisschen fast vom Aufbau wie eine AEW-Show, nur dass das Wrestling nicht so gut war. Sonst ist bei WWE ja immer so, bei den Premium-Live-Events auch irgendwie 5-6 Matches, aber da ist dazwischen ja immer viel Zeit zum Atmen und da wird aufgebaut und da wird einfach noch ein bisschen mehr Tamtam drum gemacht. Das war jetzt hier nicht so. Deswegen, also glorifizierte Hausshow klingt immer ein bisschen hart und es klingt vor allem wirklich so, als wären Hausshows irgendwie auch so das allerletzte, das stimmt eigentlich auch nicht, sondern da gibt es manchmal auch eigentlich ganz nette Momente, das darf man gar nicht unterschätzen und verwerflich finden, aber es war jetzt nicht das Event der ganz großen Entwicklung, man hat sich da, glaube ich, bewusst ein Stück weit immer noch zurückgehalten, ähnlich wie man es zur Survivor Series gemacht hat, wo man auch gedacht hat, boah, jetzt hauen sie richtig raus und was könnte da nicht alles kommen. Nee, da hat man im Endeffekt auch das Nötigste gemacht. Auch bei Saturday Night's Main Event hat man das Nötigste gemacht. Den großen Angle, der wirklich was vorantreibt, hat man abseits der Kameras nur für Social Media gemacht. Wie gesagt, sprechen wir sicher gleich drüber. Und ich denke, man will halt umso mehr, dass sich dieser Start auf Netflix, die Rumble- und Mania-Phase, die soll sich ganz stark abheben von dem, was wir jetzt gesehen haben, eben auch was die Premium-Live-Events angeht. Und Triple H weiß, dass er da abliefern muss, weil das sind die Events, wo ihn die Leute dran messen. Das jetzt Saturday Night's Main Event, das war, was es war. Eine solide Show, die man nicht gesehen haben muss. Ich glaube, da ja, schaltet jetzt kein WWE-Zuschauer dafür nächstes Jahr nicht mehr ein, sondern es kommt komplett auf Netflix an. Und deswegen hat man hier, glaube ich, bewusst Eingang zurückgeschaltet. Ich habe im Vorfeld mit Chris auch kurz über die Show gesprochen, deswegen, weil wir ja keine komplette Review jetzt dieser Show machen wollen, aus den Gründen, die Tobi ja auch gerade sehr schön gesagt hat. Aber Chris und mein Eindruck war tatsächlich, man konnte die Show, ähnlich wie Tobi sagte, man konnte sie wirklich gut weggucken. Ne? Also diese Werbeblöcke, dieses nochmal ein Hype-Video und so weiter, das war in diesem Fall tatsächlich nicht. Spektakulär war es jetzt auch nicht, aber Chris, du hast es, glaube ich, so schön gesagt, konnte man einfach so weggucken für das, was es war, ohne dass wirklich Bäume ausgerissen worden sind. Ja, ich habe mich selbst erwischt, dass ich in die Zielgruppe von, glaube ich, dieser neuen Welt hineingefallen bin. Ich muss sagen, ich habe das mir hat das zu sehr gut gefallen, einfach weil es nichts zu lange gedauert hat. Ja, das ist ja diese, ich glaube, die Kritik der neuen Generation. Deswegen läuft auch TikTok so gut, ja, weil diese dämlichen Videos alle so kurz sind und man kann sie schnell weggucken. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es schon mal angedeutet in den Weeklies davor, ich fühle die 45 Minuten Main Event Wälzer nicht mehr. New Japan Hochphase, da war ich super gut drin und ähnlich wie Meltzer war ich da einfach total begeistert, wenn da dann 20 Minuten erstmal quasi im Kreis gekämpft wird und dann kommt die Finisher-Explosion und man hat dann einen 5-Sterne-Klassiker. Irgendwie bin ich da komplett weg und deswegen war Saturday Night's Main Event irgendwie so Manometer. Es passiert zwar nichts, aber ich finde, dass die Matchzeit, das längste Match, glaube ich, ging 12 Minuten, der Main Event. Aber ich finde, das Tempo der Show war super angenehm. Es ging alles relativ flott und die Pace hat den Matches gut getan. Das Triple Threat Match zum Beispiel, auch ein Main Event. Ich war irgendwie immer gut drin und hatte nicht mal eine Chance, um vielleicht zu sagen, ja gut, okay, ich weiß, dass jetzt mal die nächsten 10 Minuten nichts passiert, um mal in den sozialen Medien mich durchzuscrollen beziehungsweise zum Finish zu bringen. Ich fand den nostalgischen Faktor süß. Ich fand die Entrances irgendwie nett, dass die Zuschauer so nah dran waren. Und deswegen habe ich irgendwie so ein, bin ich da positiv aus dieser Show gegangen. Und wie gesagt, das ist richtig zusammengefasst. Hier ist absolut nichts passiert, bis auf die Off-Air-Geschichte. Aber ich finde, WWE geht grundsätzlich bei vielen Shows den Weg der neuen Generation, ich nenne das jetzt einfach mal so mit WWE Speed und jetzt auch Saturday Night's Main Event, wie gesagt, 12 Minuten, das längste Match, umso mehr stört es mich und verwundert es mich, dass man so gierig ist auf SmackDown und Raw 3 Stunden. Okay, SmackDown vielleicht verlangt das USA Network nach 3, aber Netflix verstehe ich nicht, warum du auf 3 gehst. Das ist irgendwie so, verstehe ich nicht ganz. Aber um bei dem Event zu bleiben, mich haben sie bekommen mit diesem zack, zack, zack, weiter geht's, okay, neuer Champion bei Chelsea Green, okay, passt, der verteidigt, weiter geht's, nächste Entrance. Irgendwie war ich richtig gut drin in der Show und habe sie sehr positiv in Erinnerung. Du hast einen Faktor angesprochen, den ich ganz interessant finde, dieses zack, zack, zack, inwiefern das die Zukunft sein kann, inwiefern das sich mit 3-Stunden-Konzepten, Stichwort Content, beschäftigt. Wie das entwickelt, müssen wir mal sehen. Ich würde tatsächlich erstmal zurückkommend auf die Show, die wir ja nicht Match für Match durchgehen, sondern auf die ja Nuancen und auf die Grundaussagen dieser Show und was das eventuell für die Zukunft dieses Saturday Night's Main Event Konzepts aussagen könnte, aber auch, und das hat Tobi auch schon angesprochen, wie man es im Lichte der bald beginnenden Road to WrestleMania einordnen könnte. Und da würde ich gerne diesen Aspekt aufnehmen, den Tobi gerade ansprach, nämlich ein bezeichnender Faktor ist ja, dass das, was eigentlich hängen geblieben ist bei dieser Show, etwas war, was nicht im Rahmen der eigentlichen Show stattfand, sondern eben nur über Social Media entsprechend inszeniert wurde, nämlich Kevin Owens Verhalten, sag ich mal, diplomatisch nach dem Match, wo er ja fast schon zum Konzept der Show passend als Oldschool-Heel dargestellt wurde, mit entsprechender Intensität, Boshaftigkeit, Entschlossenheit, ja fast schon der klassische Oldschool-Heel im Oldschool-Format. Da spiele ich den Ball gleich mal zu dem rüber, der dieses Stichwort aufgebracht hat, nämlich zu Tobi, mit der Frage, warum? Was steckt dahinter? Wo will man hinaus? Und welche Message will uns WWE zwischen den Zeilen durch diese Art und Weise der Inszenierung wohl mitgeben? Gibt mehrere Ansätze. Man kann einerseits sagen, naja, sie möchten nicht das Risiko, dass jetzt der Kevin Owens da on air dafür jetzt auch noch groß bejubelt wird. Da hast du jetzt irgendwie neue Fans dabei, die schön anerzogen bekommen sollen, Cody ist unser Superheld und dann kommt der Kevin Owens und auf einmal wird der bejubelt, was soll das denn? Dann sind die verwirrt. Das kann ein Grund sein, muss aber auch nicht. Anderer Grund kann auch sein, dass man einfach gesagt hat, das passt uns jetzt so besser in die Storyline und alle, die in dieser Storyline dranbleiben wollen, die werden das eh mitbekommen und wenn nicht, dann werden sie es bei SmackDown spätestens dann mitbekommen. Es ist ja generell so und das ist auch ein Grund, warum diese ganze Wiederbelebung von Kevin Owens so erfolgreich ist, warum er auch Cody Rhodes in meinen Augen jetzt auf den Hoch gezogen hat über die letzten Wochen und Monate. Diese Story ist anders aufgezogen. Das ist nicht die klassische WWE-Storyline, sondern man setzt dort gekonnt ein paar Stilelemente ein, geht los bei Bad Blood, die Attacke nach der Show, wo man drauf spekuliert, dass die Fans das schon filmen und die teilen das auf Social Media. Das ist Punkt 1. Dann machen sie weiter mit diesen Autopromos von Kevin Owens. Es wirkt einfach ja, man versucht einfach ganz gekonnt diese Linien so zu verwischen und obwohl natürlich auch die gerade Smartmark-Fans wissen, was real ist und was nicht, ist es glaube ich trotzdem einfach schön zu sehen, wie sich WWE bemüht, da wirklich Dinge anders zu machen und auch Cody Rhodes in so eine Fehde zu ziehen, die nicht so klassisch läuft. Die erste Jahreshälfte war jede Cody Rhodes-Fehde Schema F, wie du sie schon 90 Mal gesehen hast. Aber das mit Kevin Owens jetzt ist anders und damit sprichst du auch nochmal eine andere Zielgruppe an. Gerade bei Cody Rhodes würde ich sagen, ist es ja so, dass die Internetfans auch zuletzt immer kritischer wurden, gesagt haben, boah, der ist so langweilig und da passiert nichts in den Shows. Und da ist es ein cleverer Schachzug, jemanden wie Kevin Owens zu nehmen, einen der Internet-Darlings und den jetzt in eine Story zu stellen, wo Cody einfach profitieren kann, wo man jetzt wirklich nicht sagen kann, dass Cody Rhodes langweilig ist, eben wegen Kevin Owens. Und ich glaube, weil das Ziel der Storyline eben weiter ist, Cody vor allem bei denen populär zu machen, die ihn da irgendwie gerade auch zuletzt mit kritisiert haben, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann eine Überlegung ist, komm, wir machen das nach der Show, weil dann werden die sich alle das Maul drüber zerreißen und alle, die es halt nicht mitkriegen, die ganzen Casuals in An- und Abführung, die kriegen das bei SmackDown mit, da werden die schockiert und dann konditionieren wir die auch nochmal drauf. Everything can happen in the WWE, wie der große Vince McMahon das ja schon gesagt hat. Und dann, ja, im Zweifelsfall folgen die uns dann auch auf Instagram und TikTok und wo auch immer. Und dann, ja, bleiben die noch mehr up to date. Also das ist in meinen Augen schon eine relativ clevere Strategie, zumal man muss sich ja fragen, hat das WWE irgendwas gekostet, es jetzt nicht bei der Show zu machen? So, das ist einfach so eine Geschmacksfrage. Aber das ist nichts, wo WWE wirtschaftlichen Verlust macht. Sie haben jetzt quotentechnisch, hätte sich da jetzt nichts weiter verändert. Dementsprechend gab es da jetzt keinen triftigen Grund, warum man das hätte machen müssen. Und wenn man davon überzeugt ist, dass das jetzt die richtige Strategie ist, dann, hey, dann soll man damit fahren. Ich selber hätte wahrscheinlich auch das Ganze in die Show gepackt, einfach weil, dann hätte ich mir das Scrollen auf Twitter danach sparen können. Aber ja, so wie WWE es gemacht hat, wir sprechen drüber. Und ich glaube, darum geht's am Ende des Tages. Ich glaube auch, dass dieser Schachzug gar nicht so blöd war, zumal WWE es ja schon ein, zweimal im Vorfeld auch gemacht hat, dieses Prozedere. Jetzt nicht so prominent und auch nicht so groß in Szene gesetzt, aber dass nach der Show oder im Vorfeld von Shows über Social Media Sachen angeteased oder Storylines fortgeführt worden sind, das haben sie ja schon mal gemacht. Und ich glaube, dass WWE da auch so ein bisschen die Social Media Storylines bewusst auch auf diese Weise inszeniert, um eben die Grenzen, darüber hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch bei dir gesprochen, zwischen Kayfabe und Real Life bewusst Storytelling-mäßig verschwimmen zu lassen. Das ist natürlich eine Kunst, das musst du können. Du musst dann entsprechend die Dirt Sheets worken können. Du musst mit Social Media genug Wahres erzählen, dass da auch der News-Aspekt dabei ist und trotzdem die Social Media inszenierten Storylines so zu präsentieren, dass man es kauft. Das kann ein Drahtseilakt sein, es kann wunderbar funktionieren. In diesem Fall hat es, finde ich, gut funktioniert, weil ziemlich allen klar gewesen sein dürfte, die so ein bisschen sich mit Wrestling auseinandersetzen, dass das eine Storyline ist. Und die, die es für echt abgekauft haben, umso besser. Ja, also das ist ja noch mehr, wenn für WWE gut, wenn sowas funktioniert. Was mich bei diesem ganzen Prozedere interessiert, und da würde ich, bevor ich gleich Chris mit einbeziehe, nochmal den Ball zurück zu Tobi spielen. Kauft man oder kaufst du konkret Kevin Owens jetzt bei allem, was ich da jetzt an positiven Worten für die Storyline rausgehört habe? Und über Kevin Owens Performance müssen wir, finde ich, sowieso gar nicht sprechen. Der war wieder Gold. Die ganze Show über fand ich, vom Entrance bis zu dem, was nach dem Match passiert ist. Kaufst du ihn ab als halbwegs soliden Contender? Und wenn das nicht so sein sollte, kaufst du ihn ab, dass er Cody interessant halten könnte, ohne ein echter Contender zu sein? Das sind also zwei Fragen jetzt in einer. Also zumal, also muss gerade noch sagen, Kevin Owens, weil du gerade die Social Media Schiene auch nochmal angesprochen hast, Kevin Owens spielt das ja bei sich auch überragend weiter. Ja. Also guckt euch mal den Feed von Kevin Owens auf Twitter an, einer der wenigen Gründe, überhaupt nur auf Twitter zu bleiben. Sein Titelbild ist mittlerweile der Piledriver gegen Cody Rhodes. Das ist sehr schön. Ja, und ansonsten ist er ein glaubwürdiger Challenger für mich? Kaufe ich den so? Nö, muss ich auch nicht, weil ich im Endeffekt weiß, dass Cody Rhodes den Titel nicht an Kevin Owens verlieren wird. Dementsprechend, das ist gar nicht das, was sie hinkriegen müssen, sondern wie gerade schon erwähnt, sie müssen es schaffen, dass eben die Kritiker von Cody Rhodes, die gesagt haben, langweilig passiert nichts, die müssen quasi umgestimmt werden oder das Ziel ist, die umzustimmen, dass sie sagen, ah, war ganz interessant. Und um das zu machen, braucht Cody Rhodes einen interessanten Gegenspieler. Das haben wir das ganze Jahr über gepredigt, seit WrestleMania, dass da irgendwas kommen muss. Deswegen, ich habe irgendwie die ganze Zeit immer gefordert, wann kommt denn mal die Fehde gegen Randy Orton zum Beispiel? Da wäre doch mal ein bisschen mehr drin. So, und jetzt hast du mit Kevin Owens jemanden, der eben Cody einfach, der diese Ecken und Kanten rausbringen kann, der tatsächlich ja auch einen realen Case durchaus macht, der ja durchaus reale Dinge sagt und nicht einfach so dumme Heel-Sachen sagt, wie du bist hässlich und dein Tattoo sieht scheiße aus, sondern da gibt's ja eine reale Grundlage. Der spricht ja Dinge aus, die andere Fans wirklich denken. Und wo man dann wirklich sagen kann, ey, der Kevin Owens, der ist ein Bösewicht, der aber durchaus den Kern trifft mit seinen Aussagen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute jetzt eben schrittweise in die Storyline reinzieht. Und dementsprechend, ich kaufe Kevin Owens jetzt nicht als Challenger groß für den WWE-Titel, aber er ist definitiv jemand, der Cody Rhodes trotzdem in dieser Rolle weiterbringt. Und ich denke, dass das ist jetzt im Endeffekt nur ein weiterer Weg mit der Verletzung in einer Abführung von Cody, um das Ganze noch ein bisschen zu strecken. Ich glaube, das ist ein sehr beliebtes Stilmittel auch von Triple H, ne? Generell die Storys wirklich dann rauszukitzeln. Und wer weiß, ob wir es dann beim nächsten Saturday Night's Main Event wirklich direkt als Rematch bekommen, ob wir es sonst vielleicht beim Rumble bekommen. Das ist das allerletzte Wort, ist da noch nicht gesprochen. Aber mit dem finalen Sieg von Cody willst du dann, denke ich, auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Und Kevin Owens kennt seine Rolle in der ganzen Geschichte. Er ist da, um Cody am Ende des Tages gut aussehen zu lassen. Die, die ihn cool finden wollen, finden ihn cool. Und ja, das ist im Endeffekt alles, wofür diese Storyline gerade gemacht ist. Diese Story ist ausdrücklich nicht dazu gemacht, um Kevin Owens als neuen Top-Superstar der Company zu etablieren. Ich bin bei dem, was Tobi gesagt hat, genauso bei ihm, wie ich ihn im Ansatz zumindest. Nee, widersprechen möchte ich gar nicht sagen, aber wie ich da eine andere Sichtweise vielleicht auch nachvollziehen könnte. Ich bin absolut bei dir, dass Kevin Owens hier auch für mich in keiner Weise als glaubwürdiger Contender rüberkommt. Das wird einfach nicht passieren. Wobei man ja sagen muss, wenn er, also für mich selber ist jetzt nicht glaubwürdig, aber wenn ich mir die Anzahl an Kommentaren durchlese, ja, die gesagt haben, vor Saturday Night's Main Event, boah, der holt das jetzt. Dann, ne, also dann ist das zwar ich habe gesagt, für mich persönlich ist er das nicht, aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Also sie haben es ja demnach trotzdem geschafft, dass es genug Fans aus dieser, sag ich mal, Internet-Fanbase gibt, die sagen, boah, das wäre schon geil, das können die jetzt machen. Und man hat die bis zu einem gewissen Punkt gekriegt, dass die ja dann auch enttäuscht waren, dass es so gelaufen ist bei Saturday Night's Main Event. Generell das Thema Erwartungshaltung vor und nach dem Event. Ich glaube, bei Chris haben wir schon gehört, wenn man eine nüchterne Erwartungshaltung hatte, dann kann man gut sagen, weggeguckt. Wer eine hohe Erwartungshaltung hatte und gedacht hat, jetzt gewinnt der Kevin Owens den World Title, und dann ist es ein 12-minütiges Match mit kontroversem Finish, dann bist du natürlich ein bisschen mehr enttäuscht. Das vielleicht noch dazu. Aber Kevin Owens hat definitiv einige dazu gebracht, diesen Event einzuschalten, weil sie davon ausgegangen sind, dass er den Titel gewinnen kann. Und zwar bei den Internetfans hat man das geschafft, nicht bei den Casual-Fans. Und das ist dann an der Stelle schon ein Achievement, muss man sagen. Bin ich bei dir, 100 Pro. Da haben wir keinen Dissens, zumal ich ja auch einer von denen war, die gesagt haben, also ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich will es auch nicht zu 100% ausschließen. Also ich gehöre zu diesen Internetleuten, die reingeschaltet haben, weil, na, nun wollen wir doch mal sehen, so nach dem Motto, ob es vielleicht doch klappt und wenn nicht, mal gucken, wie sie es denn, sag ich mal, auflösen. Und auch wenn ich, so wie ich dich verstanden habe, bei dir bin, dass man jetzt objektiv, wenn man da überhaupt von Objektivität so richtig sprechen kann, dass man objektiv in Bezug auf die Storyline nicht davon ausgehen darf oder wohl nicht davon ausgehen darf, dass Kevin Owens hier eine reelle Chance hat, Cody den Titel wegzunehmen, dann muss man, und da bin ich wieder komplett bei dir, dann muss man aber auf jeden Fall anerkennen, dass sie viele nicht nur Casual, sondern auch Internetfans gekriegt haben mit dieser Storyline, dass sie es wirklich gut erzählen. Ja, also Kevin Owens hatte ja quasi den Three Count bekommen, ohne dass der Ref da war. Das muss man eben auch erstmal so erzählen und so inszeniert sich Owens ja auch. Ja, ich habe ja auch nur verloren, weil der Crossroads da auf den Stuhl ging und das war ja illegal und eigentlich. Und wieder können Internetfans sagen, ah, da hat doch recht, der Mann. Ja, genau. Das ist großartig inszeniert, finde ich, vom Storytelling. Das ist Triple H wirklich bärenstark, finde ich, wie er es da macht. Und ich weiß nicht, inwiefern die Worker da auch Mitspracherecht haben. Auf jeden Fall hat diese Storyline gut funktioniert. Und da ist es auch, und das wäre mein negativer Aspekt, der vielleicht gar nicht so negativ sein muss, wie ich ihn jetzt vielleicht etwas zu kritisch sehe. Der negative Aspekt könnte nur sein, dass du die wirklichen Smarks verlierst, weil sie eben wissen, dass Kevin Owens nicht den Titel, sag ich mal, reell bekommen kann. Aber, und da hat Tobi wieder recht, ein Teil davon hat man ja bekommen im Vorfeld von Saturday Night's Main Event. Und so wie Kevin Owens jetzt diese Storyline weiter über die sozialen Medien fortführt, könnte ich mir vorstellen, dass einige auch in diesem Glauben erstmal bleiben. Und na gut, bis zum Rumble ist es ein weiter Weg. Ne? Du hast noch anderthalb Monate, bis du den Rumble hast. Das wird, wenn du Hunter weißt, hast du ja schon angesprochen, wie Hunter Stories erzählt, nämlich er reizt sie aus, er kitzelt hinten noch ein bisschen was raus und dann kannst du, wenn alle Protagonisten in Topform sind, kannst du beim Rumble ein interessantes Match rausholen für die, die du bei Saturday Night's Main Event schon heiß gekriegt hast. Vielleicht bleiben sie bis zum Rumble heiß. Bei mir bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, ob es klappt. Aber ich war auch schon vor Saturday Night's Main Event skeptisch und sie haben mich dann gekriegt. Insofern, wenn man auf diese Storyline rückblickt, in ein paar Monaten raufguckt, wird man, glaube ich, schon sagen, und insofern schließt sich da der Kreis und ich bin wieder bei Tobi dann doch, dass die Storyline zumindest wirklich stark erzählt ist. Bevor wir jetzt den Chris gleich reinholen, eine Sache muss man ja auch sagen. Wir haben ja in der ersten Jahreshälfte gesehen, wie so ein Cody Rhodes Title Run sonst aussehen könnte. So, wir wissen alle, dass Cody Rhodes nie dazu bestimmt war, diesen Titel nur für 5, 6, 7 Monate zu halten. Ne? Sondern war ja schon immer klar, der wird den ein ganzes Stück lang rumtragen. So, und was ist uns da lieber? Wollen wir dann solche Dinger wie gegen AJ Styles, die halt einfach durch so ein Turnier aufgebaut sind und einfach so ein bisschen, ja, einfach hier mal ein Turnier und da mal ein Titelmatch? Oder wollen wir lieber so eine Fehde wie Kevin Owens, wo genauso sicher zu sein scheint, dass er den Titel nicht verliert, der Cody, aber wo trotzdem was passiert? Und da entscheide ich mich immer für diese Kevin Owens Fehde, beziehungsweise für diese Art von Fehde, um einen Title Run da zu strecken, weil am Ende des Tages ist es für mich trotzdem ein unterhaltsames Programm, auch wenn Kevin Owens nicht Champion wird. Wenn er aus irgendeinem unerfindlichen Grund doch Champion werden sollte, dann wäre es natürlich die absolute Krönung und würde für den absoluten Großteil überraschend kommen. Und wäre für WWE wahrscheinlich gar nicht mal ein großer Fehler, weil du kannst den Titel ein paar Wochen später wieder zurückwechseln lassen. Aber es ist eigentlich gar nicht nötig. Und deswegen, also gerade im Vergleich zu diesen Cody Rhodes Matches aus dem, sagen wir mal, aus seinem ersten Quartal als Champion, da bin ich mit der Art und Weise, wie man es jetzt macht, doch deutlich mehr zufrieden. Ja, bin ich bei dir. Das Einzige, was mich so ein bisschen als Kevin Owens-Fan so ein bisschen triggert, ist, dass er mal wieder seinen 15. Frühling bei WWE zu erleben scheint und er mal wieder den Job macht und mal wieder am Ende hinten leer ausgeht, so wie es aussieht. Aber wie du sagtest, Owens ist ein Vollblutworker, er ist auch, was das angeht, ein Company-Guy und er macht sowas, weil er einfach ein überragender Profi und Wrestler ist. Und ich find's einfach nur, und das ist das Positive, ich gönn's ihm so sehr, dass er es wieder mal geschafft hat, und da würde ich den Ball zu Chris rüberspielen, dass er es wieder mal geschafft hat, sich selbst aus dem Booking-Sumpf in Anführungszeichen zu ziehen. Er war ja eigentlich immer auch gar nicht so schlecht dargestellt, die letzten Monate auch, ne? Mit erst das Tag-Team mit Sami Zayn, dann die Geschichte mit Cody als Freund, dann so ein bisschen das Brodeln und was er letzten Endes immer draus zieht aus diesen Geschichten. Aber dann trotzdem, obwohl er eigentlich auf verlorenem Posten kämpft, jeder oder fast jeder weiß, er wird eigentlich keine Chance haben, kriegt er es immer wieder hin, sich heiß zu bekommen. So zumindest unsere Wahrnehmung, Chris. Wir waren ja auch immer so ein bisschen skeptisch in den letzten Wochen, wie es mit Kevin Owens weitergeht. Aber du hast schon angedeutet, dich hat er offensichtlich auch wieder. Ja, es ist ein wiederkehrendes Phänomen mit Kevin Owens. Also ähnlich wie Sami Zayn, wobei Sami ein bisschen an die Bloodline geknüpft ist und die Bloodline ihn vielleicht auch heiß macht. Owens ist für mich immer jemand gewesen, den ich sehr, sehr gern hatte. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin Kevin Owens Fan, aber sein Stil war immer sehr beeindruckend und wir haben es auch immer gesagt, wenn du ein Gimmick verkörperst, wo du dich selbst ein bisschen spielen kannst, dann ist es natürlich umso besser. Und ich glaube, Kevin Owens und seine Leidenschaft bezüglich Professional Wrestling, die ist auf jeden Fall gegeben und die darf er meistens in sein Gimmick mit hineinnehmen. Ob er Face ist oder Heel, ist in dem Fall sogar egal, denn das, was er anspricht bezüglich der Bloodline und dass Cody da Roman Reigns hilft, warum auch immer, kann er ja wunderbar integrieren, indem er sagt, ja, ich bin wütend deswegen, aber ich werde dich absolut verprügeln und am Ende dir einen Piledriver verpassen. Und das Coole ist dran, ich liebe Professional Wrestling und ich liebe Piledriver. Und dadurch, dass sie so selten bei WWE sind, ist das natürlich ein umso größerer Impact. Was er natürlich auch gut kann, sind Segmente, die niemand anderes so machen könnte. Dieses Sit-Down-Interview mit Michael Cole in seinem Mietwagen, das kann niemand anderes so. Dass er ihn da hineinlässt und mit ihm dann spricht. Und man kann es, glaube ich, also ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist dann dieses charismatische Comedy-Genie, dass du weißt, okay, wann unterbreche ich den Satz, wann unterbreche ich Cole. Dann wirft er ihn raus und will ihm da noch was sagen und dann macht er einfach das Fenster hoch und fährt weg. Also das ist irgendwie so dieses Comedy-Timing, das niemand anderes hat außer er, finde ich. Und obwohl er ein Heel ist, akzeptierst du das als Fan und bist dann wieder drin, ja. Ich persönlich bin meistens einfach in der Hinsicht angefressen, dass man, das ist das Solo-Sikoa-Phänomen, wo du sagst, okay, du hast auf jeden Fall einen Plan mit ihm und willst ihn gegen Roman Reigns stellen, jetzt bei Raw, bei Netflix, aber du lässt ihn so 34 Mal verlieren. Aber auch bei ihm muss ich sagen, ohne großartige Siege, auch wenn er Roman Reigns gepinnt hat, hat sich bei mir auch sein Standing ein bisschen erhöht. Und Kevin Owens schafft das auch, ohne nennenswerte Siege da zum Number One Contender zu werden, wo wir dann auch einfach in Konversation getreten sind und gesagt haben, naja, pass auf, also theoretisch kannst du ihm den Titel geben und dann wechselt er halt bei der Raw-Premiere oder wann auch immer. Ja, also dass wir auch irgendwie da reingefallen sind in der Diskussion, dass der WWE-Champion seinen Titel bei Saturday Night's Main Event verliert, wo das längste Match 12 Minuten dauert. Also das ist wirklich ein unglaublich ein großes Kompliment an ihm. Und er wird sicherlich wieder in einen Sumpf fallen, wo er dann eine Fehde hat gegen, keine Ahnung, Apollo Crews. Und wir werden uns denken, oh Mann, wieso? Und dann ist er plötzlich der Number One Contender für Gunther oder wen auch immer. Es ist ja ziemlich egal. Das Einzige natürlich als jemand, der Kevin Owens sehr gut findet, und da kommt auch Jey Uso ins Spiel, wo wir ja gesagt haben, ja, okay, er verdient sich vielleicht die Intercontinental Championship, aber muss das jetzt sein? Bei ihm denke ich mir, Mann, er verdient sich echt so einen kurzen Run als WWE-Champion, denn die Promo, das Gimmick, die Leidenschaft, das In-Ring-Verhalten, das ist wirklich exzellent. Und wenn er das so oft hinbekommt, du hast schon gesagt, 15 Frühlinge, hätte ich es mir schon gewünscht irgendwie, aber am Ende des Tages, ich denke, ihm wird's, glaube ich, nicht so wichtig sein. Und wir, glaube ich, können am Ende dann auch damit leben, dass er wahrscheinlich Cody Rhodes in seiner mittlerweile, keine Ahnung, 300-Tages-Regentschaft der erste Fädengegner ist, wo man irgendwie was fühlt. Denn ich habe, keine Ahnung, gegen Styles habe ich nichts gefühlt. An die anderen Gegner erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Und hier habe ich viel, an was ich mich erinnern kann. Dieses Sit-Down-Interview mit Michael Cole, dann der Piledriver, dann der Winged Eagle Championship, dann das Herumgeschubse mit Triple H. Also hat man da echt viel geschafft. Und als er sich auf Cody Rhodes gestellt hat, der auf der Trage lag und dann bejubelt wurde wie nichts anderes, habe ich mir gedacht, ja, am Ende des Tages sind wir dann doch alle gleich. Wir wollen irgendwie ihn als Champion sehen, haben Cody irgendwie satt, aber wir wissen, daran wird sich nichts ändern und trotzdem kann man irgendwie Gefallen dran finden, dass Kevin Owens hier trotzdem Gefühle in uns wecken kann, wo es eigentlich keine hätte geben dürfen. Und das ist für mich das größte Kompliment, was ich diesem Mann geben kann. Wunderbar, dann sind wir in Bezug auf Kevin Owens, glaube ich, alle auf einer Linie. Ein Stichwort würde ich, bevor wir uns dann der Women's Division nochmal widmen wollen, wo Tobi und ich ja auch die eine oder andere differenzierte Reaktion letztens bekommen haben, würde ich den Ball noch wieder zu Tobi spielen. Er hat das Wort Quoten in den Mund genommen und da deutest du an, dass du dazu schon das eine oder andere vielleicht noch hättest sagen wollen. Lass uns den Ball doch der Quotengeschichte jetzt nochmal kurz aufnehmen. Genau, also was die Quoten angeht, im Endeffekt gibt's halt eine Sache, die man jetzt schon ablesen kann für das nächste Jahr, wo wir jetzt schon davon ausgehen können, auch bei AEW, wenn die auf dem Streamingdienst laufen, da wird es einen Kampf um eine Deutungshoheit geben. Also generell ist es so, dieses Special Saturday Night's Main Event im TV auf NBC sahen 1,59 Millionen Zuschauer, 557.000 davon in der werberelevanten Hauptzielgruppe 18 bis 49 waren Hauptzielgruppenrating von 0,42. Wer mit den Zahlen nicht so viel anfangen kann, gar nicht so wichtig. Ist vielleicht ein bisschen weniger, als manche gedacht haben. Ist im Endeffekt das, was man so mit einer Smackdown im Moment auf dem USA Network erzielt. Gemessen daran, dass man auf Fox eigentlich viele Smackdown-Ausgaben auch über 2 Millionen hatte, zugegeben aber am Freitagabend. Also ist es eine ordentliche Zahl, aber jetzt nichts, wo man sagen muss, das ist für WWE die absolute neue Prio-Top-Show Nummer 1. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt so eine Wegwerfshow wie, keine Ahnung, wenn man jetzt den AEW vergleichen, eine Battle of the Belts oder sowas werden müsste, sondern da kann man schon mit rechnen, dass da immer wenigstens ein großer Titel, glaube ich, dann auf dem Spiel stehen wird. 700.000, das ist das Spannende, sollen das Ding über Peacock noch gesehen haben. Das heißt, über die Streaming-Plattform. So, und da geht's nämlich jetzt los, weil da ist die Frage, ja, was für 700.000? Ist das einfach nur, ich habe mal auf das Thumbnail geklickt und habe mal irgendwie eine Sekunde geguckt? Ist das mindestens eine Minute geguckt? Ist das nur mal die Seite aufgerufen, unter der das lief? Also da gibt es halt überhaupt keine genauen Angaben. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn das Ganze nicht von so einer dritten Partei quasi wie Nielsen zum Beispiel erhoben wird, sondern einfach Peacock selber rausgibt. Ja, 700.000 haben das gesehen. Dann weißt du halt nicht, wie es genau gemeint ist. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass wir zum Jahreswechsel, wenn AEW auf Max läuft, dass wir Fantasterei bei den Zahlen halt bekommen werden. Da heißt es dann vielleicht irgendwann, AEW haben 600.000 alleine auf Max oder so gesehen, weil sie, keine Ahnung, mal übers Thumbnail gehovert sind oder so. Das ist noch was, wo man sagen kann, dass das für das nächste Jahr vielleicht so ein erster kleiner Vorgeschmack ist, auch wenn es um Netflix-Ratings und sowas geht. Da muss man echt gucken. Da sind die Zahlen von Dritten einfach ein bisschen zuverlässiger als halt diese eigenen, ja, PR-gemäß rausgegebenen Nummern, die dann eben von den Anbietern selber kommuniziert werden. Das wird insofern spannend und dann gibt es noch die Zahlen für Deutschland, also wer sich da vielleicht interessiert, wie viele das dann gesehen haben auf ProSieben Max, das ist vielleicht dann auch noch ganz spannend. Tatsächlich ist es so, dass die Live-Übertragungs- oder die Live-Zahl derjenigen, die wirklich nachts auf Join geguckt haben, die muss so verschwindend gering sein, dass sich gar keiner traut, die auszusprechen. Also im Moment kann man eigentlich davon ausgehen, also wenn es noch eine vierstellige Zahl ist, wäre es ja fast schon eine Überraschung. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass es eine dreistellige Zahl sein dürfte an, Usern, die wirklich das ganze Ding selber nachts um 2 Uhr geguckt haben. Im TV auf ProSieben Max waren es dann 130.000. 2,1% Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das ist für WWE ganz in Ordnung. Ein bisschen unter dem, was man mit anderen PLEs im Laufe des Jahres erreicht hatte. Da gab es einige auch über 200.000. Aber das ist vielleicht mal noch ganz spannend aus der Quotensicht zu sehen. Und genau, da gerade wenn wir jetzt in die USA gucken, ist es mit Blick auf die Streaming-Zahlen ein erstes Indiz, sage ich mal, gewesen für das, was uns da bevorstehen könnte. Also wenn ihr im Januar auf Twitter seid und dann, keine Ahnung, sich die beiden Fanlager irgendwie bekämpfen vor wegen, hier, guck mal, jetzt geht's doch wieder bergauf und die sind so schlecht und keine Ahnung, dann erinnert euch daran, dass das ein bisschen differenziert zu betrachten ist. Das war mir noch wichtig, loszuwerden. Da würde ich kurz nochmal anknüpfen, denn das wird für die Zukunft jetzt mal jenseits von dem, wie du schon sagtest, was die Fans auf den sozialen Medien draus machen, wird ja auch wirklich interessant in Bezug auf, wie man es tatsächlich einzuordnen hat, vor seriösem Hintergrund. Das wird ja jetzt so eine gewisse, ja fast schon Blackbox werden, wenn nicht dritte Parteien, wie du schon richtig sagtest, die da mit analytischer Genauigkeit rangehen, wenn die aus dem Spiel sind. Wenn die Streamingdienste ihre eigenen Angaben raushauen, dann ist das immer so, wenn man in eigener Angabe Sachen macht, sind sie im Zweifel selten allzu kritisch sozusagen. Und ich weiß auch nicht, inwiefern die Streamingdienste, das müsste man auch nochmal genauer eruieren, inwiefern die Streamingdienste vertraglich verpflichtet sind, den jeweiligen Companies belastbare Auskünfte zu geben, wie fändest du das wie überhaupt Werbereichweiten, geht. Sowas wie Werbereichweiten und so, das musst du dann schon deinen Kunden kommunizieren. Also eigentlich wenn, ja, ne? Wenn du quasi auf Netflix jetzt Werbung schaltest, keine Ahnung, ich will da irgendwie ein Mikrofon bewerben und gebe da jetzt ganz viel Geld aus, dann hast du das Recht auf jeden Fall für das viele Geld, was du dann investierst, genau zu erfahren, wer guckt das, welche Altersstruktur, wie lang im Durchschnitt, was hat er noch so für Interessen. Also die Daten hat Netflix und die gibt Netflix dann auch raus und ich weiß auch, dass Netflix im Endeffekt mit mir das ist ja die große Agentur, dass es da zum Beispiel, um diese Werbemessung durchzuführen, schon Kooperationen gibt. Es ist halt immer die Frage, bei diesen letztendlichen Abrufzahlen, die kommuniziert werden, es fehlt ja nur eine Info. Also die Zahlen an sich sind bestimmt nicht komplett ausgedacht. Das Problem ist nur, sie sind oft einfach zusammengerechnet und es steht einfach nicht da, was es ist. Also es wird dann oft zum Beispiel so getan, wie bei einem YouTube-Video. Als wäre es so, als würden irgendwie, keine Ahnung, als würden jetzt diese Podcast-Folge hier irgendwie 2000 einzelne Menschen hören, weil da 2000 Klicks auf YouTube steht. Dabei ist es vielleicht so, dass, keine Ahnung, irgendjemand, während ich einen Monolog gehalten habe, abgeschaltet hat, morgen wieder einschaltet und dann sind das auf einmal zwei Zuschauer. So, das ist ja auch nicht richtig. Und da geht's einfach um die Transparenz und da kann man sich darauf einstellen, dass es eben diesen ja von mir gerade beschriebenen Kampf um die Deutungshoheit gibt, weil eben nicht offen ist oder weil offen ist, weil nicht klar ist, wie transparent das dann letzten Endes wirklich kommuniziert wird. Alles klar. Gut, das heißt, WWE wird genau wissen, was die Stunde geschlagen hat und alles Weitere bleibt dann ein Stück weit ja Intransparenz in Anführungszeichen. Und ja, es macht es dann ja für WWE dann nachvollziehbar, aber für unser eins dann schwierig. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen ja herausfordernd, will ich mal sagen. Aber passt vielleicht auch in die neuere Entwicklung rein. Und wie du sagtest, wo um Deutungshoheit gerungen wird, kann man vielleicht auch sagen, wo die Ungewissheit regiert, regieren häufig auch starke Worte und erhitzte Debatten um wenig Belastbares. Auch immer so eine Geschichte in den sozialen Medien, müssen wir mal abwarten, was draus wird, könnte auch ein Stück weit zur Polarisierung vielleicht beitragen, was ja dann auch so oder so gesehen werden kann, vielleicht eher nicht so positiv. Damit würde ich den Ball wieder aufnehmen in Bezug auf die Saturday Night's Main Event Show und die Women's Division durchleuchten. In Bezug auf die Titelträgerin Liv Morgan gibt es nicht allzu viel zu sagen. Sie hat gegen Io Sky ihr Match gewonnen und man hat auch relativ schnell gesehen, dass das jetzt nicht das war, worum es eigentlich WWE ging, denn Rhea Ripley tauchte wieder auf. It never gets old, hätte ich beinahe gesagt. Eigentlich dachten einige schon, ich gehörte auch dazu, dass das wohl jetzt endgültig durch ist. Ist auch nicht so, finde ich, dass Rhea da, und Chris und ich haben es auch gesagt, dass Rhea da auf Sicht hier die allzu gute Figur in dieser Fehde machen könnte, liegt im Auge des Betrachters, aber da geht's weiter. Vielleicht könnte ein ja Leuchtfeuer entfacht werden, vielleicht ist es noch etwas zu viel verlangt, wenn man auf Chelsea Green guckt. Sie hat jetzt ja, darüber hatten Tobi und ich noch in Bezug auf die Halbfinals ein bisschen philosophiert, sie hat jetzt diesen Titel gewonnen, indem sie im Finale gegen Mia Yim oder Mishin, nennt sie wie sie wollt, Mishin ist jetzt ja der neue Standardname, gegen sie hat sie tatsächlich gewonnen in 8 Minuten. Es war stellenweise schon ein bisschen sloppy, ein bisschen botchy, auch Io hat wieder ein bisschen gebotcht, war beim Timing nicht immer komplett bei der Sache, aber das kann passieren, ist jetzt auch nichts Schlimmes, Io ist trotzdem immer noch bärenstark und safe, aber sie hat ab und zu mal bei ihrem spektakulären Ziel auch mal Ungenauigkeiten. Das habt ihr, glaube ich, alle auch gesehen. Ja, hier beim Titelwechsel war es für mich tatsächlich auch ein bisschen botschig. Die Fans haben den Three-Count aber gekauft. Es gab einen sehr, sehr großen Pop. Und nun ist es soweit. Chelsea Green, von vielen gewollt, ist jetzt US-Championess, wenn man das Wort denn verwenden möchte. Die Frage ist, und sie ist fast ein bisschen ketzerisch, die ich die zu Tobi wieder spiele und danach Chris wieder mit reinnehme. Nicht böse sein, lieber Chris, wenn wir Tobi dabei haben, dann gebe ich ihm meistens den ersten Ball, wenn das für dich okay bitte, ist. Bitte, ich liebe es zuzuhören, es macht sehr viel Laune, also kein Thema. Ah, wunderbar, vielen Dank. Die Frage fast schon etwas ketzerisch, lieber Tobi. Was kann denn jetzt Chelsea Green machen, um die von uns ja nicht immer im großen Glanz wahrgenommene Women's Division in den letzten Monaten zu neuem Glanz zu verhelfen? Oder kann sie es überhaupt? Oder liegt der Wurm vielleicht bookingtechnisch ganz woanders begraben? Naja, sie alleine wird es nicht schaffen, sagen wir es mal so. Also bei ihr generell muss man ja schon sagen, ist ja das Phänomen, was WWE ja sehr gut beherrscht, auch unter Triple H, man stellt die Stärken in den Vordergrund und kaschiert die Schwächen. Ich habe vor dieser Aufnahme mal nachgeguckt, wie viele Einzelmatches hat Chelsea Green eigentlich im Jahr 2024 bestritten. So, und wenn ich mich nicht verzählt habe, ich kann das gerade im Hintergrund nochmal durchgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann sind das 11 Stück gewesen. Also nicht mal ein Singles-Match pro Monat stand jetzt. Ja, und das zeigt im Endeffekt, weil alle anderen Matches, sie hat schon noch ein paar andere gehabt, also im ganzen Jahr 24 waren es über 20, das waren dann eben die Multi-Women-Matches. Das zeigt mir dann schon, okay, sie haben dann schon geguckt, wann macht es Sinn, wann macht es keinen Sinn. Und ich finde, bei ihr hat man einfach ganz gut diese Transition geschafft, weil sie ist auch, hab's ja gerade angedeutet, jetzt keine, die über den krassen In-Ring-Stil oder so kommt, aber die einfach über ihre Art und Weise kommt, mit dem Publikum zu connecten, die über ihre Ausstrahlung kommt, über Charisma, über Charakterarbeit. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Leute auch Bock hatten auf diesen Titelsieg. Ja, das hat WWE einfach ganz gekonnt in Szene gestellt und die Leute hatten nicht Bock, weil sie sagen, boah, Chelsea Green, die tolle Wrestlerin, muss belohnt werden, sondern Chelsea Green, boah, guck mal, die hat sich das jetzt wirklich verdient. Das hat man inszeniert. Und im Endeffekt ist das jetzt keine, das nicht das Ergebnis einer langen Einzelfehde oder sowas gewesen, sondern im Endeffekt einfach das Ergebnis einer Charakterentwicklung gewesen. So, wenn du diese ganze Women's Division besser machen willst, dann brauchst du erstmal Charaktere, die entwickelt man, das sehen wir jetzt hier. Das geht so ein bisschen zu Lasten von den richtigen Fäden, sage ich mal, weil davon gibt es jetzt nicht ganz so viele. Und dann hast du halt Liv Morgan gegen Rhea Ripley, das klappt, da macht man es fast schon zu viel, könnte man behaupten. Da zieht sich's wirklich in die Länge. Wobei ich jetzt davon ausgehe, wenn das Ding bei der Netflix-Premiere bei Raw Anfang Januar nochmal stattfindet, und das ist ja bestätigt mittlerweile, das wird schon nochmal knallen, das wird auch nochmal große Reaktionen bekommen und wahrscheinlich kriegt Rhea Ripley da dann den Titel zurück. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist die Frage, zieht man es noch weiter oder sagt man dann nicht, hey, ist jetzt vorbei. Zumindest kannst du bei Liv Morgan Rhea Ripley sagen, dass es jetzt ein bisschen mehr den Vibe hat von, es sind wirklich nur die beiden gegeneinander. Also Rhea Ripley hat zum Beispiel Dominic Mysterio jetzt bei ihrem Stardown komplett ignoriert. Es ist wirklich sie und Liv Morgan. Nicht mehr die ganzen Shenanigans, nicht mehr das Ganze drumherum, sondern nur die beiden. Ich glaube, das ist das, was man jetzt versucht hat, über die Monate zu erzählen. Gebt zu, das hat mich auch zwischendurch dann einfach verloren. Also ich hatte meinen Höhepunkt in Berlin, muss ich sagen. Da hatte ich großen Spaß beim Bash in Berlin am Wochenende. Danach hat es mich nicht mehr so in seinen Bann gezogen. Aber da ist es halt wirklich eine Fehde, da funktioniert's und die möchte man wirklich bis zum letzten bisschen ausreizen, weil es das eben an anderer Stelle so gerade nicht mehr hundertprozentig gibt. Du baust da so ein paar Sachen auf, irgendwie Tiffy und Nia Jax und so weiter. Aber in erster Linie sind sie, glaube ich, gerade so, ja, bei mehreren Wrestlerinnen in der schieren Charakterentwicklung, um die einfach mal zu positionieren, dass die überhaupt was wert sind, sage ich mal. Und das hat man jetzt mit einer Chelsea Green gemacht. Das wird weitergehen mit den NXT-Frauen. Da wirst du irgendwann eine Sol Ruka, da wirst du irgendwann natürlich auch eine Roxanne Perez, die eine ganz heiße Kandidatin für einen baldigen Main-Roster-Sprung ist, haben. Und ich glaube, da wartet man einfach, bis man die in so ein Umfeld packen kann, wo sie sich auch erstmal wieder einfügen können, wo sie auch nicht sofort die ganzen Singles-Matches abreißen müssen, wo sie auch in Tag-Teams gehen können, in Stables, um sie dann Schritt für Schritt hochzuziehen. Und ich glaube, wir sind einfach gerade in einer Phase, wo es, wo für uns dann nicht ganz so viel Spannendes passiert, wo einfach viele Pflichtaufgaben von WWE erfüllt werden, um Wrestlerinnen zu etablieren. Und das klappt dann im Fall von Chelsea Green zum Beispiel auch, aber wo jetzt um die anderen nicht so wahnsinnig viel passiert, wo natürlich auch eine Titelinflation immer noch mit reinspielt, dass generell Titel nicht mehr so wertig wirken, und da hast du einfach eine gewisse Übersättigung auch, was es den Frauen insgesamt schwer macht, aber ich will nicht ausschließen, dass sie gerade in Richtung WrestleMania dann schon, ne, mit Charakteren wie Bianca Belair, wie eine Rhea Ripley und so, dass sie da nicht, wenn Becky Lynch zurückkommt, eine Charlotte Flair, die jetzt zurückkommt, dann hast du mal mindestens vier, wo du sagen kannst, wow, okay, das sind jetzt mal die vier Säulen und die ziehen dann den Rest mit hoch. Also wir sind einfach gerade in so einer Konstruktionsphase, glaube ich. Die ist für uns in den Wochenshows zuletzt oft langweilig gewesen, auch weil der Fokus, muss man ehrlich sagen, einfach auf anderen Dingen lag. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon sich so ab WrestleMania zusammenpuzzeln wird und wir eine Idee haben, wie die Women's Division der Zukunft aussehen wird. Und da werden eben, ne, da sind nicht mehr die Four Horsewomen Player, sondern, also die noch bei WWE sind, die drei der vier, sondern da geht es dann eben vor allem auch darum, die nächste Generation in Stellung zu bringen. Tiffany Stratton, Roxanne Perez, Chelsea Green, wie sie alle heißen. Und ich glaube, da bereitet man jetzt einfach vor und da müssen wir uns jetzt einfach noch ein bisschen gedulden. Kann man jetzt sagen, ist aktuell nicht so viel los, ja, aber ich traue Ihnen zu, dass es in Zukunft so sein wird, dass wir sagen, es hat sich letzten Endes gelohnt. Ja, ich glaube auch, wenn man die Women's Division vor diesem Hintergrund sieht, dass man gerade in so einer Transition-Phase ist, dass sich da gerade was tut, dass man versucht, junge Talente langsam, ja, ich will nicht mal sagen, overzubringen, sondern zu erzählen, zu etablieren, dann ist das eine Phase, durch die viele, glaube ich, auch gern durchgehen würden. Und ich zähle mich da natürlich auch mit dazu. Wäre natürlich gut, wenn man uns diese Story-Entwicklung auch gibt. Du hast schon gesagt, Hunter ist da gerade wohl bei und ich sehe und fühle das tatsächlich auch. Und gerade wenn man auf NXT so ein bisschen auch den Fokus legt, ich glaube, da wird einiges noch sehr, sehr Gutes hochkommen in absehbarer Zeit. Und du kannst beim Rumble schon kleinere, ich will nicht sagen Ausrufezeichen, aber doch kleinere Ansätze ja, etablieren und auch perpetuieren, dass du da die ein oder andere vielleicht schon präsentierst, einfach mal ein bisschen, um das zu fühlen, mal gucken, wie sie sich fühlt, wie die Reaktionen sind, denn da ist wirklich Qualität, was das Main Roster angeht. Und wir gucken mal. Mein lieber Chris, wir waren jetzt ja auch, was die Fehde Rhea und Liv Morgan angeht, nicht so begeistert. Als ich den Stare-Down gesehen habe, dachte ich, och nö, not again, so nach dem Motto. Tobi hat schon gesagt, was der Hintergrund sein könnte, dass man diese Sache nochmal jetzt aufnimmt, Stichwort Netflix Raw, neues Jahr, nimmst dich noch mit und Tobi sagt ja schon, es werden neue Leute jetzt langsam vielleicht auf den Weg gebracht. Fühlst du Ähnliches? Brauchen wir frisches Blut oder könnte man mit den alten Haudegen, das ist gar nicht negativ gemeint, Gott bewahre, aber alte Haudegen hauen ja meistens gut oder manchmal gut, doch noch die Division noch mal retten? Das wären so meine beiden Fragen in deine Richtung. Maria Ripley gegen Liv Morgan, da passiert bei mir nichts mehr. Also für mich ist das schon lange auserzählt. Für mich sind das auch keine guten Matches gewesen. Es ist irgendwo schade, dass man einen ganz guten Zug hatte mit Rhea Ripley und ihrem Mami-Gimmick. Und natürlich hat irgendwie jedes Gimmick so sein Ende, aber ich denke, dass das hier etwas zu früh, dass da Triple H dazwischen gegrätscht ist, ja. Ich kann schon nachvollziehen, dass man den Weg mit Liv Morgan und Dominic Mysterio gegangen ist, denn die Reaktionen der Fans, vor allem in der Anfangsphase, waren ja ziemlich stark und sind sie auch noch immer. Also es kann ja sein, dass das hier tatsächlich so eine Sache ist, in Anbetracht von jedem, der sich das Ganze ansieht. Ich persönlich fühle da nicht viel, aber da bei mir ist der Liv Morgan-Zug einfach schon irgendwie lange abgefahren. Ich glaube spätestens bei der Ronda Rousey-Fehde, weil ich einfach mit der, sie ist für mich zu sloppy im Ring. Und der Titel, ich sehe ihn bei ihr nicht. Auch wenn er um ihre Hüften meistens geschnallt ist, ich sehe ihn nicht. Ich sehe irgendwie nur so jemanden, der Dominic Mysterio sich gekrallt hat, ihre Revenge-Tour hatte und die ist jetzt abgeschlossen und jetzt macht sie einfach so ihr Ding. Das mit Judgment Day möchte man auch nicht komplett irgendwie durchziehen. Ja, eine Woche ist sie der Anführer, dann ist Finn Balor der Anführer. Bei niemandem will man grundsätzlich mal sagen, okay, wir gehen jetzt mit dir den Weg. Gleichzeitig denke ich schon, dass viele innerhalb von WWE und auch in diesem Ranking, Power Wrestling Ranking, keine Ahnung, Liv Morgan wahrscheinlich sehr weit oben ist. Ich kann das auch nachvollziehen, ja. Die Charakterentwicklung ist wahrscheinlich so stark wie noch nie. Ihr Gimmick ist so stark wie noch nie. Wahrscheinlich ist sie auch im Ring so stark wie noch nie, ja. Also ist es schon in Ordnung. Ich werde bei dieser Fehde aber trotzdem nicht mehr reinkommen und wenn sie das bei Netflix, Raw bei Netflix liefern, ist es schon in Ordnung, aber für mich ist das erledigt. Bei NXT ist zumindest etwas drinnen, wo man sagen muss, das ist das könnte die Zukunft sein, nur habe ich hier tatsächlich so dieses gleiche Gefühl wie oder die Angst, wie noch in der Vince McMahon Main-Roster-Ära und Triple H NXT-Ära, wo du Angst haben musstest um, oh Mann, wenn Tommaso Ciampa hochkommt, haben wir ein Thema, Gargano, Wyatt, und so weiter und so fort, weil wir damals einfach so die guten Gimmicks hatten bei NXT, Schwarz und Gold, und dann war im Main Roster, ja, hat Vince McMahon dann die meisten als Jobber verkauft. Jetzt haben wir irgendwie die verdrehte Situation, dass Shawn Michaels NXT hat, und er hat da natürlich unglaubliche Talente. Julia, Stephanie Vaqueur, keine Ahnung, wie man sie ausspricht, Roxanne Perez, Sol Ruka. Also ist das unglaublich, und nicht nur im Ring talentiert, sondern super starke Gimmicks, starke Darstellung. Und da habe ich Angst, dass Triple H das nicht aufnehmen kann irgendwie. Also ich kann mich an keine gute Women's Fehde in seiner Ära erinnern. Das ist so das Thema bei mir. Und ich merke es ja daran, dass wir jetzt schon irgendwo auch an Becky Lynch und Charlotte Flair denken, die das Ganze irgendwie in Anführungszeichen retten müssen. Ja, also ist hier für mich natürlich Aufbauarbeit, die geleistet wird, aber ich wüsste nicht bei wem. Chelsea Green auf jeden Fall, bin ein großer Fan, bin sehr froh, dass sie den Titel gewonnen hat, denn wenn ich habe ja auch bei der Preview oder bei der Weekly zuvor gesagt, wenn du diesen Titel jetzt einführst, der ziemlich unnötig ist, dann gehen wir bitte einen anderen Weg. Bayley ihn zu geben, bringt nichts. Nimm jemanden, der im Moment ein starkes Gimmick hat. Und ich finde, sie verkörpert ihr Gimmick im Moment am stärksten von allen. Und versuch irgendwie diesen Titel durch ein Gimmick hochzubekommen und nicht durch die In-Ring-Arbeit eines Superstars. Und da hast du mit Chelsea Green jemanden, der oder die sehr gut sowas präsentieren kann. Tobi hat richtig gesagt, allein schafft sie das natürlich nicht. Und ich befürchte auch, dass dieser Titel wahrscheinlich seinen letzten Special Event Pay-Per-View-Auftritt hatte für eine lange Zeit, denn Triple H's 5-6 Match-Ära, die wird wahrscheinlich auch nach dem neuen Jahr anhalten, und da wird es ziemlich schwierig für diesen Titel, dieses Rampenlicht zu bekommen. Deswegen tue ich mir schwer mit der Division. NXT macht Hoffnung, aber wie gesagt, ich bin da im Moment im Angstmodus. Weiß nicht, ob Triple H das so machen will, kann. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwie auch Sponsorengeschichten gibt, ob Shawn Michaels einfach mehr machen kann. Weiß nicht, CW Network, vielleicht sind sie so, ja, mach was du willst, kein Thema. Wird sich zeigen. Aber im Moment bin ich nicht sehr happy damit, obwohl unfassbar viel Talent da drin ist. Und irgendwie wünsche ich mir zwei neue Protagonistinnen um diesen Titel, denn mir gefühlt Rhea Ripley und Liv Morgan irgendwie gefühlt die letzten anderthalb, zwei Jahre mit Becky Lynch und Bianca, die hin und wieder dazwischen gegrätscht sind. Ich brauche ein bisschen was Frisches, was Neues. Also ich giere nach neuen Sachen, und im Moment bekomme ich das nicht von Triple H, und ich hoffe, dass er im neuen Jahr, wenn sich das mit der Bloodline auch mal irgendwo erledigt hat, seine Aufmerksamkeit der Damen-Division wieder mehr widmet. Also Vaqueur würde ich sofort kaufen. Ich habe sie ja damals bei AEW, das werde ich nie aus dem Kopf kriegen, ihr Match gegen Sasha Banks fand ich große Klasse. Und da ist zum Beispiel viel hinter. Tobi hat auch noch ganz andere Namen genannt. Also das wird noch auch Sachen Charisma wird das noch sehr, sehr, sehr, sehr spannend werden. Ich meine, Tiffany Stratton hat ja angedeutet, was da aus der Nachwuchsliga in Anführungszeichen noch kommen könnte. Der Rest der Show ist, glaube ich, relativ schnell erzählt. Müssen wir auch jetzt hier nicht im Detail eingehen, es sei denn, euch juckt noch irgendetwas unter den Fingern. Ich glaube, Drew McIntyre gegen Sami Zayn war das, was wir erwarten durften. Drew geht over, hat noch ein bisschen was vor. Was müssen wir sehen? Dass man Damian Priest zu Gunther und Finn Balor dazugepackt hat, tat dem Match auf jeden Fall gut. War für mich fast das stärkste Match der Show eigentlich. Und über den Rest haben wir gesprochen. Damit würde ich tatsächlich, ich sehe gerade, wir haben die Stundengrenze bereits überschritten. Wenn wir Tobi schon zum Jahresausklang hier haben, können wir ja mal ein klein wenig den Blick auch schon Richtung Zukunft richten. Das machen wir ja sowieso auch noch in unserem Jahresrückblick. Tobi, ihr werdet sowas ja dann garantiert auch machen, wo der Blick zurück und auch in die Zukunft ein bisschen gerichtet wird. Wir können das jetzt ja mal auch machen, Richtung WWE 2025. Man könnte ja mal schauen, was du so glaubst, in welche Richtung sich das entwickeln könnte mit Damen und Herren. Und wir können ja auch schon mal eine Prediction machen, wer wird WrestleMania bei den Damen und Herren als Champion verlassen. Mal einfach so mal ganz frisch von der Leber mal irgendwie raushauen, wer wird Champion nach Mania? Und ansonsten so generell, was erwartest du und worauf glaubst du, wird Hunter vielleicht den Fokus im neuen Jahr legen? Das ist eine große Frage. Das ist auch berechtigt, dass ihr dazu einen eigenen Podcast macht. Wir haben einen viel zu langen Weihnachtspodcast schon aufgenommen. Der ist schon in der Pipeline. Der kommt am 24.12. und der wird dann den ganzen Tag über quasi laufen, weil er so lang geworden ist. Ich gehe mal so auf die Hauptentwicklung vielleicht erstmal bei den Männern ein. CM Punk, Seth Rollins, das ist jetzt was wir für die erste Raw auf Netflix ja bestätigt haben. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, auch wenn sie es eigentlich nicht bräuchten, kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwie versuchen, den Titel vielleicht noch da in diese Fehde reinzuschmuggeln. Muss nicht sein, aber ich habe die ganze Zeit so die Idee ausgebrütet über die letzten Tage. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass du Seth Rollins gegen CM Punk bei der Netflix Raw dann eben so bringst. Der Gewinner geht gegen Gunther beim Rumble, der andere, wenn The Rock nicht dazwischen funkt, gewinnt den Rumble und beide treffen dann bei WrestleMania nochmal aufeinander und dann gibt's quasi das große Finale aufeinandertreffen, wenn du so willst. Ich würde tatsächlich im Moment sagen, dass wir eine sehr realistische Chance haben, dass CM Punk diesen World Title gewinnt bei WrestleMania. Obwohl er es nicht müsste. Also ich finde den Gunther-Run wirklich super und der muss in meinen Augen auch gar nicht vorbei sein. Und man sollte den eigentlich auch nur beenden, wenn man schon ganz genau weiß, was die Anschlussfehde für Gunther ist. Das muss man sich wirklich vor Augen führen, weil wenn du Gunther ansonsten in Richtung Mania schickst, boah, da habe ich gerade, was die Gegner angeht, noch gar keine große Präferenz. Natürlich kannst du John Cena da sofort reinwerfen, 17. Titel und so. Ich sehe aber tatsächlich, so wie ich Triple H jetzt einschätzen würde, würde ich eher meinen, dass er CM Punk gegen Seth Rollins um den Titel in den Main Event von Night One stellen möchte. Das war ja auch letztes Jahr schon der Plan und er will das, glaube ich, durchziehen. Und es soll jetzt nur größer wirken als beim letzten Mal. Und das könnte eine Möglichkeit sein. Also da würde ich jetzt mal sagen, CM Punk, dann wenn wir bei den anderen Männern gucken, Cody Rhodes ist da der große Champion. Das wird er auch über WrestleMania hinaus bleiben. Egal in welcher Konstellation man da jetzt rangeht. Also Cody Rhodes gegen The Rock ist die erste Konstellation, die einem in den Sinn kommen könnte, wenn The Rock da ist. Cody Rhodes gegen The Rock gegen Roman Reigns. Da könnten sich Roman Reigns und The Rock so kannibalisieren, dass Cody den Titel verteidigt als lachender Dritter. Aber ich sehe nicht, dass er ihn verliert. Du kannst selbst Cody gegen Cena machen, wenn du das unbedingt wollen würdest, wenn du schon Rock gegen Reigns vorziehen möchtest. Auf jeden Fall, das ist ja was wir jetzt auch schon besprochen haben in unserer Hauptkampffolge, Andi. WWE kann da gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen, finde ich, sondern sie haben da eine so krasse Fülle an Optionen. Da reden wir zum Beispiel noch gar nicht über den Kevin Owens, was der dann eigentlich macht. Über Sami Zayn, über Solo Sikoa, über Jey Uso, Drew McIntyre, Randy Orton. Die Liste ist ja so lang mit wirklich Hochkarätern, die du da auf diese Karte noch packen willst. Und bei den Frauen, Nia Jax, Tiffany Stratton oder der Cash-In von Tiffany Stratton, vielleicht, also der Women's Cash-In bei WrestleMania steht noch aus. Ich denke, das könnte ein Element sein. Hunter steht da drauf. Und das kann durchaus sein, dass Tiffy eincasht gegen Nia Jax und nach WrestleMania dann als Champion in die neue Saison geht, sage ich mal. Und beim anderen Titel, im Zweifelsfall auch Rhea Ripley. Also vielleicht endet ja bei WrestleMania dann endgültig das Ding gegen Liv Morgan. Vielleicht hast du Rhea Ripley gegen eine Becky Lynch wieder, Charlotte Flair. Das kannst du an sich alles wahrscheinlich machen. Aber da würde ich jetzt gerade mal auf sie gehen, weil ich auch nicht möchte, dass Charlotte oder Becky sofort den Titel gewinnen. Das ist in meinen Augen gar nicht notwendig. Dementsprechend würde ich da mal sie einfach in den Raum werfen. Gehe jetzt nicht alle Titel durch, weil sonst sitzen wir, glaube ich, in 2 Stunden noch hier. Das wollen wir ja auch nicht. Aber wenn ich generell gucke, WWE, es wird einfach ein super spannendes Jahr zu gucken, wie sie sich dann einerseits bei Raw an diese Netflix-Gegebenheiten rantasten, ob sich wirklich so viel verändert, wie wir glauben, ob es im Endeffekt vielleicht gar nicht so viele Veränderungen gibt, wie wir glauben. Das ist ja einfach ein ganz neues Kapitel, wo WWE auch Möglichkeiten hat, die sie vorher nicht hatten. Sowas wie Laufzeit. Die können ja eigentlich basically frei entscheiden, wie lange die Show geht, wenn es da jetzt mit Netflix nicht irgendwelche ja, minutengenauen Agreements gibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Raw jede Woche exakt 2 Stunden 59 zum Beispiel lang sein wird, sondern es wird mal Folgen geben, die sind 2:30, mal 2:50, mal 2:40, mal 3 Stunden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine gewisse Varianz gibt. Das gibt Hunter eine gewisse Freiheit, die Shows zu pacen. Hatte das Gefühl, bei der Umstellung auf die 2 Stunden hat er 1, 2, 3 Wochen gebraucht, um sich da einzufinden. Da wird er wieder ein paar mehr Freiheiten haben. Und generell wird es sonst, es wird das nächste Jahr in der Rekordära von WWE, sage ich mal. Also wir haben riesige Stadionshows, wir haben den Rumble im Stadion, WrestleMania 2 Tage im Stadion, der SummerSlam das erste Mal 2-tägig. Und dementsprechend wird es weiter ein Rekordjahr werden für WWE. Da ist auch nicht abzusehen, dass dieser Boom, den wir gerade haben, den Chris eingangs auch erwähnt hat, da ist erstmal nicht abzusehen, dass der abflacht. So. Und Triple H wird da auf jeden Fall sich ganz fest vornehmen, diese Main-Event-Szene so dicht beisammen zu halten, diese Upper-Card, die so bockstark ist, zusammenzuhalten und dann eben weiter erfolgreiche Transitions durchzuführen, von NXT ins Main-Roster, die nächsten Stars der nächsten Generation nach oben zu holen, vielleicht dann auch bei diesem WWE-ID-Programm zu gucken, wirklich, was können die nächsten Prospects sein? Also Es ist auch schon ein Blick nach vorne, also in die ganz weite Zukunft, die Triple H werfen wird, weil ihm sicherlich auch bewusst sein wird, er kann sich da jetzt nicht einfach auf dem Erfolg ausruhen und er wird gewisse Projekte weiterführen müssen, um auch die gute Stimmung bei den Fans aufrechtzuerhalten. Also es muss mit Leuten wie Bron Breakker oder so, muss es nach vorne gehen, da darf er keinen fallen lassen. Ich glaube, da ist er drauf erpicht und das mit der Women's Division haben wir auch angesprochen. Da findet auch eine Entwicklung statt und auch die wird er dann eben weiter, denke ich, vorantreiben wollen. Dementsprechend, ja, ansonsten viel Business machen, viele Stadien voll machen, viele Arenen voll machen, Celebrities in die Shows bringen und einfach die Marke WWE wirklich im Mainstream etablieren mit Netflix im Rücken als wirklich, ja, man würde sagen, beim TV Total Promi Wrestling haben sie gesagt, als wirklich Primetime-fähiges 2015-Produkt. So, als das wollen sie es wirklich jetzt weiter etablieren und weiter auch die Zielgruppe vor allem verjüngen. Das haben sie jetzt schon auch geschafft über die letzten Jahre. Das sind alles Ziele, die Triple H, denke ich, auch 2025 verfolgen wird. Und ich glaube auch, gerade bei deiner Schlussbetrachtung ist das sehr schön durchgekommen. Ich glaube tatsächlich auch, dass WWEs Weg, gerade auch finanziell, also was das Produkt im Bereich des Product Placements angeht und dann damit einhergehend natürlich auch der finanzielle Aspekt, der wird bei WWE noch weiter nach oben gehen. Also das ist, was da in den letzten Monaten alles zusammengekommen ist und auch wie, man muss es ja auch sagen, wie viel Glück man da mit der Personalie Vince hatte seinerzeit. Also so hart das jetzt klingt, da ging es ja beim Deal seinerzeit mit TKO, da ging es ja, ich will nicht sagen um Minuten, aber da ging es ja fast um Stunden bis Tage, dass man da schnelle Entscheidungen getroffen hat und wirklich sich von Vince dann gelöst hat. Auch wirklich klare Schritte und auch im Nachgang die Verkäufe der Aktien und so weiter, dass man wirklich Vince jetzt komplett los ist, egal wie das da jetzt ausgeht mit ihm. Unabhängig, was da, wie gesagt, beim Prozess erwiesen oder nicht erwiesen ist, Vince McMahon war aus vielerlei Gründen für die Company jahrelang Gold und am Ende war er vielleicht dann auch, wie gesagt, jetzt rein aufs Wrestlerische beschränkt, nicht immer Gold. Und das, was jetzt bei WWE passiert, das wird weitergehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da wird so viel Geld noch rauskommen für WWE. Und wenn man die Karten gut ausspielt, dann wird man auf sich, glaube ich, gewissermaßen fast schon unangreifbar sein, was das Geldverdienen im Business angeht. Und Hunter, man muss auch gucken, was seine Rolle letzten Endes ist. Ich glaube schon, was die Talente angeht, hat sein Wort ein extrem großes Gewicht auch. Und ich glaube, dass er der Company weiter seinen Stempel aufdrücken wird. Und dann wird der Weg in 2025, wie gesagt, definitiv sogar noch glorreicher werden, als er es in 2024 schon war, wo ja auch wirklich sehr, sehr viel zusammengepasst hat. Ich würde kurz Tobis Worte aufnehmend mich deutlich kürzer fassen, weil sonst, wie Tobi sagte, werden wir auch in 2 Stunden noch nicht fertig sein. Ich sage mal ganz frech, aus WrestleMania rausgehen mit den Titeln werden A, CM Punk und B, wohl tatsächlich Cody. Das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass Dwayne sich einen Title Run geben wird. Ich schließe es nicht aus, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Das weil das wäre Brock Lesnar mal 5, hätte ich beinahe gesagt, so wie Brock 2014, 2015 seinen Titel Run hatte, wo er selten da war. Dann müsste Dwayne ja gefühlt gar nicht da sein. Und ich glaube, dass er nochmal so einen 2012 Titel Run sich gibt, das glaube ich nicht, weil er da auch ganz andere Prioritäten hat. Also wohl dann doch Cody. Roman sehe ich derzeit auch nicht. Dann bei den Frauen, ich gehe mit Tiffy, weil ich auch den Cash-In tatsächlich mir gut vorstellen könnte und Hunter in die Richtung wohl auch bucken kann. Beim zweiten Titel habe ich absolut keine Ahnung. Also da müsste ich wirklich grübeln. Da könntest du Becky sagen, könntest du Lotte sagen. Da kannst du alles Mögliche sagen. Da ist es wirklich schwer. Müsste man auch gucken, wie auch Rhea kann rausgehen mit dem Titel, wie du schon sagtest. Das muss man mal sehen. Ja, mein lieber Chris, deine Predictions für Mania. Ja, das wird jetzt furchtbar langweilig für alle. CM Punk wird den Titel gehen. Also, ich wüsste nicht, was ich neu dazu sagen kann. Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Ja, dann ich mach's von einer anderen. Also ich glaube, dass Roman Reigns im Laufe des Jahres 2025 wieder Champion sein wird. Und ich glaube, dass Brock Lesnar zu sehen sein wird in den Shows. Ich glaube, dass Charlotte den Titel halten wird im Laufe des Jahres. Ich glaube, wir werden wieder ein neues Land bereisen. Das war ja dieses Jahr sehr präsent. Ich glaube, wir werden eine richtig große Ankündigung bekommen bei WWE, so nicht so groß wie Netflix vielleicht, aber ich denke, sie werden wieder was ganz Großes enthüllen. Und ich glaube, dass mit SummerSlam zweitägig wir nicht die letzte Show haben, die über 2 Tage gehen wird. Ich glaube, dass der Rumble sich dem ziemlich bald auch anschließen wird. Ob diese Ankündigung nächstes Jahr kommt, das weiß ich nicht, aber das sind so meine Vorhersagen. Um jetzt nicht irgendwie die ganzen, weil ich denke, das ist schon irgendwo ziemlich klar. Ich denke, Triple H möchte CM Punk diesen Main-Event-Traum endlich sich erfüllen lassen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Punk in dieser Instanz ist ja genau das, was Triple H eigentlich haben. Ace and Draw. Er hat seinen Maulkorb auf, macht keinen Stress und macht seine 4-5 Matches im Jahr und die Fans und er sind alle glücklich. Und deswegen glaube ich, dass die vorhin genannten Dinge von mir so ein Faktor sein werden. Ich persönlich bin auch gespannt, wo sie sich aufhalten werden und welche Crowd dann die lauteste sein wird. Denn das ist im Moment irgendwie so das Wichtigste, wenn es um Wrestling geht, nicht wahr? Definitiv. Ich glaube übrigens auch, dass Punk Heel geht und zwar relativ schnell. Mal gucken, inwiefern. Ich bin drauf. Ja, ich auch. Er wird es auch, glaube ich, gut machen. Mal gucken, was da mit Heyman auch passiert. Da ist ja der Gefallen noch offen. Da kannst du auch viel draus erzählen. Kannst du dann gegen Face Roman Reigns stellen eigentlich? Das, ja, genau. Absolut, ja. Das wäre cool eigentlich. Sehr Bock. Dass Heyman dann wieder mit Punk geht und den Tribal Chief sozusagen. Aber sind wir uns einig, dass wir das nicht jetzt schon zu WrestleMania kriegen? Das wäre eigentlich fast ein bisschen früh für Triple H's Weise zu buchen. Glaube ich auch. Also Hunter bookt ja wirklich, ich hätte fast gesagt, konservativ. Erfrischend konservativ. Teilweise auch zu konservativ, was Long-Term-Storytelling ist. Aber meistens geht sich's ja aus. Das ist dieses schöne NXT-Booking, wo ja auch lange Zeit auf die Takeovers hingearbeitet wurde, auch mit kleinen Schritten. Und deswegen bin ich bei dir, Tobi, dass der Turn von Punk und Heyman gegen Roman, wenn er denn überhaupt kommt, ich glaube, es ist durchaus möglich, erst nach Mania kommt. Das glaube ich auch. Was hättet ihr eigentlich am meisten Bock bei Mania? Roman gegen Rock gegen Cody im Triple Threat oder Cody gegen Rocky im Singles Match oder Cody gegen Roman die dritte? Ich glaube, beim Triple Threat, da kannst du The Rock noch einbauen für ein paar unterhaltsame Spots, ohne dass er da irgendwie Berge versetzen muss. Ich glaube, das würde ihm zugutekommen, wenn er dabei ist. Am meisten Bock. Ja, ich hätte auch Bock auf Cody gegen Rocky pur, weil ich einfach mal sehen will, was kann er denn noch? Also ich fand sein Tag-Team-Match, das war gut, also war wirklich nicht schlecht, hat er stark gemacht, aber da hat er ja eben auch einen guten Roman und auch gute Gegner, die da ja auch wirklich sauber geworkt haben. Mal gucken, ob er noch ein Singles-Match in sich hätte. Wenn du die wrestlerische Qualität haben möchtest, dann wäre ein Triple Threat natürlich die sicherere Variante. Aber ich glaube, auf Sicht wird sich Rocky ein Singles-Match auch nicht nehmen lassen. Also jedenfalls gegen Roman wird er, glaube ich, ein Singles-Match haben wollen. Und das ist ja dieses Mal wohl noch nicht, glaube ich eigentlich nicht. Also Rocky gegen Roman wäre jetzt ja gar kein Main-Event eigentlich. Ne? Also wäre es natürlich, aber müsste es dann sein, ja. Nicht um Titel letzten Endes. Da kriegt Punk sein Main-Event nicht, weil Cody da schon nach 13 muss. Da habe ich gerade dran gedacht, das wär's ja. Ne? So nach dem Motto, Punk, du kriegst dein Titelmatch gegen Gunther. Hurra, ja wann denn? Ja, vorletztes Match bei Nacht 1. Oh ja, danke schön. Super Sache. Also das kannst du natürlich auch noch haben, dass Cody gegen, was weiß ich, gegen Randy oder sowas sein Mania-Match kriegt. Aber ich glaub, ja, oder doch Cena. Oder Cena, ja. Das wird sich sogar auch gut verkaufen. Also oder Cody, du schiebst Roman gegen Rocky auf WrestleMania 42? Das glaube ich ja, dass das kommt, dass du es auf 42 hast doch zwei schiebst. Tage SummerSlam, nicht vergessen. Die Saudis wollen auch wieder Main-Events haben und da würde ich auch nicht ausschließen, dass WWE da irgendwann mal was komplett Geisteskrankes raushaut. Also viele Möglichkeiten. Vor allem die zwei SummerSlam-Main-Events darf man nicht unterschätzen. Ja, ich glaube, SummerSlam wird dieses Jahr big. Das wird richtig groß, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob Rocky beim SummerSlam in den Ring steigt. Das wäre so ein Company-Match, hätte ich fast gesagt. Und das macht Rocky dann tatsächlich doch. Das kannst du haben. Dass, wenn du irgendwie ein Business-Match machst, sozusagen, ein marktdefinierendes oder marktaufteilendes genau. Match beim SummerSlam, so ein Marquee-Match, dann macht Rocky das auch. Du hast recht. Und das könnte es wirklich werden. Das wird ja, wie gesagt, big, wie Chris schon sagt. Stimmt. Letzte blöde Frage von mir. Glaubt ihr, werden die Frauen in den nächsten 2-3 Jahren ein WrestleMania Main Event haben? Oh, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Okay. Boah, mit der Dichte an Superstars, ja. Ich würde sagen, die Chance steht bei 35%. Aber wir reden ist sie auch nicht so hoch, um ehrlich zu sein. Wir reden jetzt von einem der beiden Spots, ne? Also es muss nicht nach zwei beiden, sein, ja, ja. Ne? Tag 1 okay. oder Tag 2. Mhm. Ja. Ja, okay. Doch, das also sehe ich. Ich persönlich glaube einfach wegen Rockys, ich glaube, Rocky hat noch zwei Manias, die er machen möchte. Und dann wird er im Main Event stehen. Und dann hast und du da wird er im Main Event stehen. Ja. Und aufgrund von Codys Super Cena Gimmick im Moment wird er den zweiten Main Event bekommen. Also ich glaube, ich sehe sie nicht vor 43 im Main Event. Ja, ihr mögt recht haben, aber lasst mich mal heute mal optimistisch drauf sein. Und ich sage 50%, um mal die 35 von Tobi zu toppen. Ich halte es durchaus für möglich. Wir reden vom Singles-Match, ne? Weil ein Triple Threat hatten wir ja schon. Oder ist egal, in welcher Konstellation? Egal, okay. Eigentlich. Also das letzte Match. Ah, okay. Alles klar. Und dann Singles, aber Singles oder Triple Threat, also kein Tag-Team oder so. Also es wird auch eh kein Mania-Tag-Team-Damen-Match. Also wenn, wird es ein Singles-Match, das glaube ich auch. Ja, wunderbar. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Tobi, dass das geklappt hat. Und wenn wir dich schon da haben, dann gebe ich dir natürlich auch für heute die Schlussworte. Darf der Chris nicht noch was sagen? Das finde ich total schön, wenn der Chris auch noch was sagen darf. Der Chris hat sonst die Schlussworte. Er hat jetzt die Vorschlussworte sozusagen. Ja, Chris, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, wann das hier hochkommt und wann wir wieder zu hören sind, aber ich werde einfach die Gunst der Stunde nutzen und euch mal fröhliche Weihnachten wünschen, die es feiern. Und einfach irgendwie so eine schöne Zeit, ein bisschen die Handbremse in das Leben rein knallen, weil es ist doch sehr schnell vergangen. Und mich auch ein bisschen bedanken bei euch für das Zuhören und für die Kommentare und für ein ziemlich cooles Jahr. Da war ja viel dabei. Auch schöne Grüße an die Bots, die jetzt nicht mehr bei uns sind. Kurz vor Mania kommen sie wieder aus ihren Löchern. Stimmt, die Road ist bald wieder. Ja, ich freue mich einfach auf die kommenden Wochen. Und weil ich glaube, dass Tobi hat schon richtig gesagt, ich glaube, das Produkt wird dann nochmal ordentlich angasen in den nächsten Gang 5, 6, 7, je nachdem, was für ein Motor drin ist. Und da bin ich echt gespannt, was Triple H auspackt. Denn mit Netflix haben wir ja auch ein Brett vor uns. Also diese erste Show, sie scheint ja schon ziemlich geschichtsträchtig zu werden mit Tribal Combat und Punk gegen Rollins. Also können wir uns, glaube ich, auf viel einlassen und ich freue mich, das schon mit dir und auch vielleicht mit dir nochmal, Tobi, nächstes Jahr durchzubesprechen. Und ja, hat viel Spaß gemacht und deswegen bleibt gesund und ein frohes Fest, meine Lieben. Boah, und dann, wenn der Anni nicht noch was nachschieben will, ergreife ich sonst jetzt die Initiative für die Schlussworte. Bedanke mich, war eine sehr schöne Aufnahme bei euch. Natürlich auch allen, die es hören. Wie Chris gesagt hat, schließe mich an. Besinnliche Weihnachtstage, eine Zeit, wo man runterfahren kann, wo man ja einfach mal ein bisschen auf die Bremse treten kann, realisieren kann, was dieses Jahr eigentlich alles passiert ist, ein bisschen das alles Revue passieren lassen kann und ja, dann hoffentlich gestärkt ins Wrestling-Jahr 2025 vor allem gehen kann, was er sofort mit dem Banger startet, Raw auf Netflix, freue ich mich sehr drauf und wird auch, glaube ich, für alle Fans so ein ja riesiges Happening werden und dafür leben wir ja, ne, das kitzelt jetzt schon und Vorfreude ist da auch die schönste Freude dementsprechend, ja. Habe ich da schon sehr viel Bock drauf und ansonsten, meine Schlussworte bleiben wahrscheinlich noch für sehr lange Zeit. GW, genießt Wrestling, hat mir großen Spaß gemacht und ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Schöne Weihnachtszeit. Ich hau auch nur noch raus, frohes Fest, guten Rutsch sag ich nicht, denn wir werden uns ja, wenn es alles klappt, nochmal zum Jahresrückblick hören. Nee, wirklich frohe Weihnachten. Kommt runter, genießt es, entspannt euch, esst Spekulatius, bleibt fröhlich, wo auch immer ihr Wrestling guckt oder Podcasts hört. Irgendwo werden wir im Hintergrund bei euch sein, wenn ihr das möchtet. Wir denken an euch, bleibt gut, bleibt gesund, macht es gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.